Dritter Teil, großer Teil vom Katechismus, jetzt die Gebote Gottes und der Kirche. Glaubensbekenntnis und dem Gebet. Der dritte große Teil, die Gebote. Erstes Kapitel von den Geboten Gottes im Allgemeinen. Wovon handelt der dritte Hauptteil der christlichen Lehre? Der christliche Hauptteil der christlichen Lehre handelt von den Geboten Gottes und der Kirche.